Es würde wohl genügen, nicht selbst wenn 10 Jahre ich mir strich, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Auch wenn ich an die Hand dich nehmen würde, bring dich nach Saint-Germain, auf einen Kaffeekränz spendiere. Doch wozu das Theater dann? Oh Mädchen, sieh doch mich nur an, du findest Falten, die uns trennen. Wem nützte sich was vorzuspielen, von Lovern, die sich jünger fühlen? Und du wirst tun, was glaubst du's denn? Wie würden wir denn wirklich aussehen? Ich kann den Kommentar schon hören. Sie ist so schön. Wie kann es sein, dass ihr gefällt? Sie fröhlich ist und er ist Winter. Es würde wohl genügen, nicht? Jemand, den du kennst und sich mag auch nicht nach der Jugend strecken. Sei doch nicht dumm und nimm es an, dass ich wie du mit 20 Jahren wird mit Versprechen dich bedecken. Komm schon, schenk mir dein Lächeln nun, man kippt kein Mann im Wasser um. Ich möchte nicht, dass traurig du bist. Könntest du dein Leben von morgen schauen, ein Zug direkt neben einem Clown, der auf der letzten Runde nun ist. Wirklich aussehen. Ich kann den Kommentar schon hören. Sie ist so schön. Wie kann es sein, dass ihr gefällt?